Du brennst immer noch in mir, so wie ein kleines Licht, das man nie ganz auskriegt. Und wenn ich noch an dich denk, dann wird es ganz schön heiß, dass ein Feuer.